Heinrich Mann, der Untertan. Ein Jahrhundertroman in 19 Folgen. Gelesen von Hans Korte. Ein Podcast von Bayern 2. Und dann war der Hochzeitstag da. Denn beide hatten Eile. Guste wegen der Leute, Dietrich aus Gründen der Politik. Um mehr Eindruck zu machen, hatte man beschlossen, dass Magda und Kienast am gleichen Tage heiraten sollten. Kienast war eingetroffen. Und Dietrich betrachtete ihn manchmal mit Unruhe, weil Kienast sich den Bart hatte abnehmen lassen, den Schnurrbart an den Augenwinkeln trug und auch schon blitzte. In den Verhandlungen über Magdas Gewinnanteil zeigte er einen schreckenerregenden Geschäftsgeist. Dietrich, nicht ohne Besorgnis wegen des Ausgangs der Sache, wenn auch entschlossen, seine Pflicht gegen sich selbst restlos zu erfüllen, vertiefte sich jetzt öfter in seine Geschäftsbücher. Sogar am Morgen vor seiner Trauung und schon im Frack saß er im Kontor. Da ward eine Karte gebracht. Karnauke, Premierleutnant AD. Was kann der wollen, Södbier? Der alte Buchhalter wusste es auch nicht. Na egal, einen Offizier kann ich nicht abweisen. Und Dietrich ging selbst zur Tür. In der Tür aber erschien ein ungewöhnlich strammer Herr in einem grünlichen Sommermantel, der troff und den er am Halse fest geschlossen trug. Unter seinen spitzen Lackschuhen entstand sofort eine Lache. Von seinem grünen Agrarierhütchen, das er merkwürdigerweise aufbehielt, regnete es. »Zunächst wollen wir uns mal trockenlegen«, versetzte der Herr und begab sich, bevor Dietrich zustimmte, zum Ofen. Hier sagte er schnarrend, »Verkaufen, was? Klemme, was?« Dietrich begriff nicht sogleich. Dann warf er einen unruhigen Blick auf Södbier. Der Alte hatte sich wieder an seinen Brief gemacht. »Herr Premierleutnant, haben sich gewiss in der Hausnummer geirrt«, bemerkte Dietrich schonend, aber es half nichts. »Quatsch! Weiß Bescheid! Nur keine fiese Patenten. Höherer Befehl. Schnauze halten und verkaufen, sonst Gnade Gott.« Diese Sprache war zu auffallend. Dietrich konnte nicht länger übersehen, dass trotz der militärischen Vergangenheit des Herrn seine ungeheure Strammheit nicht echt war und dass seine Augen verglast waren. In dem Augenblick, als Dietrich dies feststellte, nahm der Herr sein grünes Agrarierhütchen vom Kopf und entleerte es seines Wassers auf Dietrichs Frackhemd. Dies veranlasste Dietrich zu einem Protest, aber der Herr nahm ihn sehr übel. »Ich stehe Ihnen zur Verfügung«, schnarrte er. »Die Herren von Quitzin und von Vulko werden in meinem Auftrag mit Ihnen reden.« Dabei zwinkerte er angestrengt, und Dietrich, dem ein schrecklicher Verdacht kam, vergaß seinen Zorn. Er war einzig bedacht, den Premierleutnant aus der Tür zu drängen. »Wir sprechen draußen«, raunte er ihm zu, und nach der anderen Seite zu Södbier. »Der Herr ist sinnlos betrunken. Ich muss sehen, wie ich ihn loswerde.« Aber Södbier hatte die Lippen zusammengepresst, die Stirn gefaltet und kehrte diesmal nicht zu seinem Brief zurück. Der Herr ging geradeswegs in den Regen hinaus. Dietrich folgte ihm. »Deswegen keine Feindschaft. Reden kann man doch.« Erst nachdem auch er durchnässt war, gelang es ihm, den Herrn wieder ins Haus zu lotsen. Durch den leeren Maschinenraum schrie der Premierleutnant, »Glas Schnaps! Kaufe alles! Schnaps mit!« Obwohl die Arbeiter zur Feier seiner Hochzeit frei hatten, sah Dietrich sich angstvoll um. Er öffnete den Verschlag, wo die Chlorsäcke lagen, und beförderte mit verzweifeltem Schub den Herrn hinein. Es stank furchtbar. Der Herr nieste mehrmals, worauf er sagte, »Karnauke, mein Name. Warum stinken Sie so?« »Haben Sie einen Hintermann?« fragte Dietrich. Der Herr nahm auch das übel. »Was wollen Sie damit sagen?« »Ach so, kaufe, was Platz hat.« Dietrichs Blick folgend betrachtete er sein triefendes Sommermäntelchen. »Momentane Verlegenheit«, schnarrte er. »Vermittle Kavalieren. Ehrensache.« »Was bietet Ihr Auftraggeber?« 120, die Kiste.« Und wie Dietrich sich entsetzte oder empörte, 200.000 sei sein Grundstück wert, der Premierleutnant blieb dabei. 120, die Kiste. Nicht zu machen. Dietrich vollführte eine unvorsichtige Bewegung nach dem Ausgang, worauf der Herr ernstlich gegen ihn vorging. Dietrich musste ringen, fiel auf einen Chlorsack und der Herr über ihn. Stehen Sie auf, keuchte Dietrich. Hier werden wir gebleicht. Der Premierleutnant heulte auf, als brennte es ihm schon durch die Kleider, und plötzlich hatte er seine stramme Haltung zurück. Er zwinkerte. »Präsident von Vulko eklig hinterher, dass Sie verkaufen. Sollst kein Geschäft mit ihm zu machen. Wird der Quizin arrondiert, Besitz hier herum. Rechnet bestimmt auf Ihr Entgegenkommen. 120 die Kiste.« Diederich, bleicher als wäre er im Chlor liegen geblieben, versuchte noch 150, aber die Stimme versagte ihm. Das war mehr, als man loyalerweise fassen konnte. Vulko, starrend von Beamtenehre, unbestechlich wie das jüngste Gericht. Mit einem trostlosen Blick überflog er nochmals die Gestalt dieses Karnauke-Premierleutnant AD. Den schickte Vulko, dem lieferte er sich aus. Hätte man nicht neulich unter vier Augen mit aller gebotenen Vorsicht und gegenseitigen Achtung das Geschäft verhandeln können? Aber diese Junker konnten nur den Leuten an die Kehle springen. Auf Geschäfte verstanden sie sich noch immer nicht. »Gehen Sie nur voran zum Notar«, raunte Diederich. »Ich komme gleich.« Er ließ ihn hinaus. Wie er aber selbst fort wollte, stand da der alte Südbier, noch immer mit den gekniffenen Lippen. »Was wünschen Sie?« Diederich war ermattet. »Junger Herr«, begann der Alte hohl, »was Sie jetzt vorhaben, dafür kann ich nicht mehr die Verantwortung tragen. Wird nicht verlangt.« Diederich gab sich Haltung. »Ich weiß allein, was ich tue.« Der Alte hob beschwörend die Hände. »Sie wissen es nicht, junger Herr. Unsere Lebensarbeit von Ihrem seligen Vater und mir, die verteidige ich. Dass wir das Geschäft aufgebaut haben mit Fleiß und solider Arbeit, dadurch sind Sie groß geworden. Und wenn Sie mal teure Maschinen kaufen und mal die Aufträge ablehnen, das ist ein Zickzackkurs, damit bringen Sie das Geschäft herunter. Und jetzt verkaufen Sie das alte Haus.« »Sie haben an der Tür gehorcht. Wenn etwas geschieht, ohne dass Sie dabei sind, das vertragen Sie noch immer nicht recht. Erkennen Sie sich hier noch nicht?« Diederich höhnte. »Sie dürfen es nicht verkaufen«, jammerte Södbier. »Ich kann nicht zusehen, wie der Sohn und Erbe meines alten Herrn die solide Grundlage der Firma untergräbt und treibt Großmannspolitik.« Diederich maß ihn mitleidig. »Großzügigkeit war zu Ihrer Zeit noch nicht erfunden, Södbier. Heute wagt man was. Betrieb ist die Hauptsache. Später werden Sie sehen, wozu es gut war, dass ich das Haus verkaufe.« »Ja, das werden Sie auch erst später sehen. Vielleicht, wenn Sie bankrott sind. Oder wenn Ihnen Ihr Schwager, Herr Kienhast, einen Prozess anhängt. Sie haben gewisse Manipulationen gemacht zum Schaden Ihrer Schwestern und Ihrer Mutter, wenn ich dem Herrn Kienhast manche sagen wollte. Bloß, dass ich Pietät habe. Sonst könnte ich Sie ins Unglück bringen.« Der Alte war außer sich. Er kreischte, Tränen der Wut in den roten Lidern. Diederich trat nahe an ihn hin. Er hielt ihm die geballte Hand unter die Nase. »Das versuchen Sie mal. Ich beweise glatt, dass Sie die Firma bestohlen haben. Und zwar schon immer. Meinen Sie, ich habe keine Vorkehrungen getroffen?« Auch der Alte erhob seine zitternde Faust. Sie schnaubten sich an. Södbier rollte blutige Augäpfel. Diederich blitzte. Dann trat der Alte zurück. »Nein, so soll es nicht kommen. Ich war immer ein treuer Diener meines alten Herrn. Mein Gewissen gebietet mir, seinem Nachfolger meine bewährte Kraft so lange als möglich zu erhalten.« »Das könnte Ihnen passen«, sagte Diederich hart und kalt. »Seien Sie froh, wenn ich Sie nicht direkt hinauswerfe. Schreiben Sie nur gleich Ihr Entlassungsgesuch. Es ist schon bewilligt.« Und er schritt von dannen. Beim Notar verlangte er, dass in den Kaufvertrag als Käufer unbekannt gesetzt werde. Karnauke feixte. »Unbekannt ist gut. Wir kennen doch Herr von Quizin.« Darauf lächelte auch der Notar. »Ich sehe«, sagte er, »Herr von Quizin arrondiert sich. Bislang gehörte ihm in der Meisestraße nur die kleine Kneipe zum Huhn. Aber wegen der beiden Grundstücke hinter dem Ihren, Herr Doktor, verhandelt er auch schon. Dann grenzt er an den Stadtpark und hat Platz für riesige Anlagen.« Diederich zitterte schon wieder. Leise bat er den Notar um Diskretion, solange es gehe. Dann nahm er Abschied. Er habe keine Zeit zu verlieren. »Weiß ich«, sagte der Premierleutnant und hielt ihn fest. »Freudentag! Frühstück Hotel Reichshof! Bin gerüstet!« Er öffnete das grüne Mäntelchen und zeigte auf seinen zerknitterten Gesellschaftsanzug. Diederich sah ihn entsetzt an. Er versuchte, sich zu wehren. Aber der Leutnant drohte wieder mit seinen Zeugen. Die Braut wartete schon längst. Die beiden Mütter trockneten ihr die Tränen unter dem anzüglichen Lächeln der anwesenden Damen. Auch dieser Bräutigam ging durch. Magda und Kinast waren empört. Und zwischen Schweinichenstraße und Meisestraße liefen Boten. Endlich! Diederich war da, wenn auch in seinem alten Frack. Er gab nicht einmal Erklärungen. Am Standesamt und in der Kirche wirkte er verstört. Allerseits bemerkte man auf einer so zustande gekommenen Verbindung Ruhe kein Segen. Auch Pastor Zillig erwähnte in seiner Ansprache, dass der irdische Besitz etwas Vergängliches sei. Man begriff seine Enttäuschung. Gretchen war gar nicht erschienen. Beim Hochzeitsfrühstück saß Diederich schweigend und sichtlich noch anders beschäftigt. Selbst das Essen vergaß er oft und stierte in die Luft. Einzig der Premierleutnant Kanauke hatte die Gabe, seine Aufmerksamkeit zu wecken. Freilich tat der Leutnant das Seine. Schon nach der Suppe brachte er einen Toast auf die Braut aus, mit Anspielungen, denen die Versammlung nach Maßgabe ihres bisherigen Weingenusses noch nicht gewachsen war. Mehr beunruhigt ward Diederich durch gewisse andere Wendungen Kanaukes, die er mit Zwinkern nach seinem Platz begleitete und die leider auch Kinast nachdenklich stimmten. Der Zeitpunkt, den Diederich mit Herzklopfen voraussah, trat ein. Kinast stand auf und bat ihn um ein Wort unter vier Augen. Da aber klingelte der Premierleutnant heftig ans Glas, stramm schnellte er vom Sitz. Der schon vorgeschrittene Lärm des Festes brach jäh ab. Man sah an Kanaukes gespitzten Fingern ein blaues Band hängen und darunter ein Kreuz, dessen Rand golden funkelte. Ah, und Tumult und Glückwünsche! Diederich reichte beide Hände hin. Eine Seligkeit kaum zu ertragen flutete ihm vom Herzen in den Hals. Er redete von selbst und bevor er wusste, was. Seine Majestät, unerhörte Gnade, bescheidene Verdienste, nie wankende Treue. Er dienerte, er legte, wie Kanauke ihm das Kreuz überreichte, die Hand aufs Herz, schloss die Augen und versank, so als stände vor ihm ein anderer, der Geber selbst. Unter der Gnadensonne fühlte Diederich, dies war die Rettung und der Sieg. Vulko hielt den Pakt. Die Macht hielt Diederich den Pakt. Der Kronenorden vierter Klasse blitzte, und es war der Ereignis. Das Denkmal Wilhelms des Großen und Gausenfeld, Geschäft und Ruhm. Der Aufbruch drängte. Kinast, immerhin bewegt und eingeschüchtert, bekam einige Worte allgemeinen Inhalts hingeworfen, von herrlichen Tagen, denen er entgegengeführt werden sollte, von großen Dingen, die man mit ihm und der ganzen Familie vorhabe, und fort war Diederich mit Guste. Sie bestiegen die erste Klasse, er spendete 3 Mark und zog die Vorhänge zu. Sein vom Glück beschwingter Tatendrang litt keinen Aufschub. Guste hätte so viel Temperament nie erwartet. »Du bist doch nicht wie Lohengrin«, bemerkte sie. Als sie aber schon hinglitt und die Augen schloss, richtete Diederich sich nochmals auf. Eisern stand er vor ihr. Orden behangen, eisern und blitzend. »Bevor wir zur Sache selbst schreiten«, sagte er abgehackt, »gedenken wir seiner Majestät unseres allernächsten Kaisers. Denn die Sache hat den höheren Zweck, dass wir seiner Majestät Ehre machen und tüchtige Soldaten liefern.« »Oh«, machte Guste, von dem Gefunkel auf seiner Brust entrückt in höheren Glanz, »bist du das?« Diederich. Herr und Frau Dr. Hässling aus Netzig sahen einander stumm an im Lift des Züricher Hotels, denn man fuhr sie in den 4. Stock. Dies war das Ergebnis des Blickes, den der Geschäftsführer schnell und schonend über sie hingeführt hatte. Diederich füllte gehorsam den Meldezettel aus. Erst als der Oberkellner fort war, äußerte er seine Entrüstung über den Betrieb hier und über Zürich. Sie ward immer lauter und verdichtete sich zu dem Vorsatz, an Baedeker zu schreiben. Da diese Vergeltung indes zu wenig greifbar schien, machte er Kehrt gegen Guste. Ihr Hut sei schuld. Guste wieder schob es auf Diederichs hohen Zollernmantel. So stürzten sie denn zum Lunch mit hochroten Köpfen. An der Tür machten sie Halt und schnauften unter den Blicken der Gäste, Dietrich im Smoking, Guste aber mit einem Hut, der Bänder, Federn und Schnalle alles auf einmal hatte und der unzweifelhaft in die Belletage gehörte. Ihr Bekannter, der Oberkellner, führte sie im Triumph zu ihren Plätzen. Mit Zürich und auch mit dem Hotel versöhnten sie sich am Abend. Denn erstens war das Zimmer im vierten Stock nicht ehrenvoll, aber billig. Und dann hing gerade gegenüber den Betten des Ehepaares eine fast lebensgroße Odaliske, der bräunliche Leib hinschwellend auf üppigem Polster, mit den Händen unter dem Kopf, feuchtes Schmachten im schwarzen Spalt der Augen. In der Mitte war sie von dem Rahmen zerschnitten, was dem Ehepaar Anlass zum Scherzen gab. Am nächsten Tage gingen sie umher mit Blei in den Lidern, verschlangen riesige Mahlzeiten und fragten sich nur, was erst geschehen wäre, wenn die Odaliske nicht in der Mitte zerschnitten, sondern ganz gewesen wäre. Aus Müdigkeit versäumten sie den Zug und kehrten am Abend so früh wie möglich in ihr billiges und aufreibendes Zimmer zurück. Ein Ende dieser Art zu leben war nicht abzusehen. Da las Dietrich mit seinen schweren Lidern in der Zeitung, dass der Kaiser unterwegs nach Rom sei, zum Besuch des Königs von Italien. Ein Schlag, er war aufgewacht. Elastisch bewegte er sich zum Portier, ins Büro, an den Lift und mochte Guste jammern, dass ihr schwindelig werde. Die Koffer waren schon fertig. Dietrich schleifte Guste schon hinaus. »Muss es denn sein«, klagte sie, »wo doch das Bett so gut ist.« Aber Dietrich hinterließ nur noch einen höhnischen Blick für die Odaliske. »Amüsieren Sie sich weiter gut, meine Gnädigste.« Vor Aufregung schlief er lange nicht. Guste schnarchte friedlich an seiner Schulter, indes Dietrich durch die Nacht sausend bedachte, wie nun auf einer anderen Linie, aber nicht weniger sausend, demselben Ziel der Kaiser selbst entgegenfuhr. Der Kaiser und Dietrich machten ein Wettrennen. Und da Dietrich schon mehrmals im Leben hatte Gedanken äußern dürfen, die auf mystische Art mit denen des allerhöchsten Herrn zusammenzufallen schienen, vielleicht wusste seine Majestät zu dieser Stunde um Dietrich, wusste, dass ein treuer Untertan ihm zur Seite über die Alpen zog, um den feigen Welschen mal klarzumachen, was Kaisertreue heißt. Er blitzte die Schläfer auf der anderen Bank an, kleine schwarze Leute, deren Gesichter im Schlaf verfallen aussahen. Germanische Reckenhaftigkeit sollten sie kennenlernen. Früh in Mailand und mittags in Florenz stiegen Reisende aus, was Dietrich nicht begriff. Er versuchte ohne merklichen Erfolg, den Übriggebliebenen beizubringen, welches Ereignis sie in Rom erwarte. Zwei Amerikaner zeigten sich empfänglicher, worauf Dietrich triumphierend, »Na, sie beneiden uns wohl auch um unseren Kaiser.« Da sahen die Amerikaner einander an mit einer stummen Frage, die ergebnislos blieb. Vor Rom ging Dietrichs Aufregung in wilden Tätigkeitsdrang über. Den Finger in einem Sprachführer lief er dem Zugpersonal nach und suchte in Erfahrung zu bringen, wer früher ankommen werde, sein Kaiser oder er. Gustes Leidenschaft hatte sich an der des Gatten entzündet. »Diedel«, rief sie, »ich bin imstande und werf ihm meinen Reiseschleier auf den Weg, damit dass er darüber geht, und die Rosen von meinem Hut schmeiß ich auch hin.« »Wenn er dich aber sieht und du machst ihm Eindruck«, fragte Dietrich und lächelte fieberhaft. Gustes Busen begann zu wogen, sie senkte die Lider. Dietrich, der keuchte, riss sich los aus der furchtbaren Spannung. »Meine Mannesehre ist mir heilig, was ich hiermit feststelle. In diesem Falle aber«, und er schloss mit einer knappen Geste. Da kam man an. Aber ganz anders, als die Gatten es erträumt hatten. In größter Verwirrung wurden die Reisenden vom Beamten aus dem Bahnhof gedrängt, bis an den Rand eines weiten Platzes und in die Straßen dahinter, die sofort wieder abgesperrt wurden. Aber Dietrich in entfesselter Begeisterung durchbrach die Schranken. Guste, die entsetzt die Arme reckte, ließ er mit allem Handgepäck dastehen und stürzte drauf los. Schon war er inmitten des Platzes. Zwei Soldaten mit Federhüten jagten ihm nach, dass ihre bunten Frackschöße flogen. Da schritten die Bahnhofsrampe mehrere Herren herab, und alsbald fuhr ein Wagen auf Dietrich zu. Dietrich schwenkte den Hut, er brüllte auf, dass die Herren im Wagen ihr Gespräch unterbrachen. Der rechts neigte sich vor, und sie sahen einander an, Dietrich und sein Kaiser. Der Kaiser lächelte kaltprüfend mit den Augenfalten und die Falten am Mund ließ er ein wenig herab. Diederich lief ein Stück mit, die Augen weit aufgerissen, immer schreiend und den Hut schwenkend. Und einige Sekunden lang waren sie, indes ringsum da hinten eine fremde Menge ihnen Beifall klatschte, in der Mitte des leeren Platzes und unter einem knallblauen Himmel ganz miteinander allein. Der Kaiser und sein Untertan. Schon verschwand der Wagen drüben in der beflackten Straße, die Hochrufe schwollen schon ab in der Ferne und Diederich, der aufseufzte und die Augen schloss, setzte den Hut wieder auf. Guste winkte ihn krampfhaft herbei und die Leute, die noch umherstanden, klatschten ihm zu mit Gesichtern voll heiteren Wohlwollens. Auch die Soldaten, die vorhin ihn verfolgt hatten, lachten nun. Einer von ihnen ging in seiner Teilnahme so weit, dass er eine Kutsche herbeirief. Wie er abfuhr, grüßte Diederich die Menge. »Sie sind wie die Kinder«, erklärte er seiner Gattin. »Na, aber auch entsprechend schlapp«, setzte er hinzu. Und er gestand, »na, in Berlin wäre das denn doch nicht gegangen. Wenn ich an den Krawall unter den Linden denke, der Betrieb war ein bisschen schärfer.« Und er setzte sich zurecht, um am Hotel vorzufahren. Dank seiner Haltung bekamen sie ein Zimmer im zweiten Stock. Die erste Morgensonne aber sah Diederich schon wieder in den Straßen. »Der Kaiser steht früh auf«, hatte er Guste bedeutet, die nur aus den Kissen grunzte. Übrigens konnte er sie nicht brauchen bei seiner Aufgabe. Den Finger auf den Plan der Stadt gelangte er bis vor den Quirinal und stellte sich hin. Der stille Platz war hell, golden von den schrägen Strahlen, grell und wuchtig im leeren Himmel stand der Palast. Und gegenüber Diederich, der Majestät gewärtig, auf vorgestreckter Brust den Kronenorden vierter Klasse. Die Treppen herauf aus der Stadt trippelte eine Ziegenherde und verschwand hinter dem Brunnen und den riesigen Rossebändigern. Diederich sah sich nicht um. 2 Stunden vergingen. Die Passanten wurden häufiger. Eine Schildwache war hinter ihrem Haus hervorgekommen. In einem der beiden Portale bewegte sich ein Portier und mehrere Personen gingen ein und aus. Diederich ward unruhig. Er machte sich näher an die Fassade heran, strich langsam vorbei, gespannt ins Innere spähend. Bei seinem 3. Erscheinen führte der Portier ein wenig zögernd die Hand an den Hut. Als Diederich stehen blieb und zurückgrüßte, ward er vertraulich. »Alles in Ordnung«, sagte er hinter der Hand. Und Diederich nahm die Meldung mit einer Miene des Einverständnisses entgegen. Es schien ihm nur natürlich, dass man ihn über das Wohlergehen seines Kaisers unterrichtete. Seine Fragen, wann der Kaiser ausfahren werde und wohin, wurden anstandslos beantwortet. Der Portier verfiel von selbst darauf, dass Diederich, um den Kaiser zu begleiten, einen Wagen brauchen werde, und er schickte danach. Inzwischen hatte ein Häuflein Neugieriger sich gebildet, und dann trat der Portier beiseite. Hinter einem Vorreiter im offenen Wagen erschien unter dem Blitzen seines Adlerhelms der blonde Herr des Nordens. Diederichs Hut flog schon. Diederich schrie wie aus der Pistole geschossen auf Italienisch: »Es lebe der Kaiser!« Und gefällig schrie das Häuflein mit. Diederich aber, ein Sprung in den Einspänner, der bereitstand, und los, hinterdrein, den Kutscher angefeuert mit rauem Schrei und geschwungenem Trinkgeld. Und sie? Schon hielt er. Da hinten nahte erst der allerhöchste Wagen. Als der Kaiser ausstieg, war wieder ein Häuflein da, und wiederum schrie Diederich auf Italienisch. Wache gehalten vor dem Haus, worin sein Kaiser weilte, die Brust heraus und angeblitzt, wer sich in die Nähe traute. Nach 10 Minuten war das Häuflein neu vervollständigt. Der Wagen entrollte dem Tor und Diederich: »Es lebe der Kaiser!« und im Echo des Häufleins wild brausend zurück zum Quirinal. Wache! Der Kaiser im Chaco, das Häuflein, ein neues Ziel, eine neue Rückkehr, eine neue Uniform und wieder Diederich und wieder jubelnder Empfang. So ging es weiter und nie hatte Diederich ein schöneres Leben gekannt. Sein Freund, der Portier, unterrichtete ihn zuverlässig, wohin man fuhr. Auch kam es vor, dass ein salutierender Beamter ihm eine Meldung machte, die er herablassend entgegennahm, oder dass einer Direktiven zu erbitten schien, und dann erteilte Diederich sie in unbestimmter Form, aber gebieterisch. Die Sonne stieg hoch und höher. Vor den brennenden Marmorquadern der Fassaden, hinter denen sein Kaiser weltumspannende Unterredung pflog, litt Diederich ohne zu wanken Hitze und Durst. So stramm er sich hielt, war es ihm doch, als sinke sein Bauch unter der Last des Mittags bis auf das Pflaster herab und als schmelze ihm auf der Brust sein Kronenorden vierter Klasse. Der Kutscher, der immer häufiger die nächste Kneipe betrat, empfand endlich Bewunderung für das heldenhafte Pflichtgefühl des Deutschen und brachte ihm Wein mit. Neues Feuer in den Adern machten sich beide an das nächste Rennen. Denn die kaiserlichen Renner liefen scharf. Um ihnen vorauszukommen, musste man Gassen durchjagen, die aussahen wie Kanäle und deren spärliche Passanten sich schreckensvoll gegen die Mauer drückten. Oder es hieß aussteigen und Hals über Kopf eine Treppe nehmen. Dann aber stand Diederich pünktlich an der Spitze seines Häufleins, sah die siebente Uniform aussteigen und schrie. Und dann wandte der Kaiser den Kopf und lächelte. Er erkannte ihn wieder, seinen Untertan, den, der schrie, den, der immer schon da war, wie Swinegel. Diederich, federnd vor Hochgefühl über die allerhöchste Aufmerksamkeit, blitzte das Volk an, in dessen Mienen heiteres Wohlwollen stand. Erst die Versicherung des Portiers, dass seine Majestät nun frühstücke, erlaubte es Diederich, sich Gustes zu erinnern. »Wie siehst du aus?« rief sie bei seinem Anblick und zog sich gegen die Wand zurück, denn er war rot wie eine Tomate, völlig aufgeweicht, und sein Blick war hell und wild wie der eines germanischen Kriegers der Vorzeit auf einem Eroberungszuge durch Welschland. »Dies ist ein großer Tag für die nationale Sache«, versetzte er mit Wucht. »Seine Majestät und ich, wir machen moralische Eroberungen.« Wie er dastand. Guste vergaß ihren Schrecken und den Ärger über das lange Warten. Sie kam herbei mit liebevollen Armen und demütig rankte sie sich an ihm hinauf. Aber kaum das Stündchen zum Essen gönnte Diederich sich. Er wusste wohl, nach dem Mittagsmahl ruhte der Kaiser. Dann hieß es, unter seinen Fenstern Wache stehen und nicht weichen. Er wich nicht. Und der Erfolg zeigte, wie recht er tat. Denn noch hielt er seinen Posten dem Portal gegenüber nicht 80 Minuten lang besetzt, als es geschah, dass ein verdächtig aussehendes Individuum unter Benutzung einer kurzen Abwesenheit des Portiers sich einschlich, sich hinter eine Säule drückte und im lauernden Schatten Pläne barg, die nicht anders sein konnten als unheilvoll. Da aber Diederich, wie den Sturm und mit Kriegsgeschrei sah man ihn über den Platz tosen. Aufgescheuchtes Volk stürzte sofort hinter dreien, die Wache eilte herbei, im Portal lief Dienerschaft zusammen und alle bewunderten Diederich, wie er einen, der sich versteckt hatte, wild ringend hervorzerrte. Die beiden schlugen dermaßen um sich, dass nicht einmal die bewaffnete Macht an sie herankam. Plötzlich sah man Diederichs Gegner, dem es gelungen war, den rechten Arm zu befreien, eine Büchse schwingen. Atemlose Sekunden. Dann tobte die aufheulende Panik dem Ausgang zu. Eine Bombe. Er wirft. Er hatte schon geworfen. In der Erwartung des Knalles lagen die Nächsten im Voraus wimmernd am Boden. Diederich aber, weiß auf Gesicht, Schultern und Brust, stand er da und nieste. Es roch stark nach Pfefferminz. Die Kühnsten kehrten um und untersuchten ihn mit der Nase. Ein Soldat unter wallenden Federn betupfte ihn mit dem benetzten Finger und kostete. Diederich verstand wohl, was er hierauf der Menge mitteilte und weshalb sogleich in alle Gesichter das heitere Wohlwollen zurückkehrte. Denn seit einem Augenblick blieb ihm selbst kein Zweifel mehr darüber, dass er mit Zahnpulver beworfen war. Dessen ungeachtet behielt er die Gefahr im Auge, der Kaiser dank seiner Wachsamkeit vielleicht entronnen war. Der Attentäter suchte ganz vergebens an ihm vorbei, das Weite zu gewinnen. Diederichs eiserne Faust überlieferte ihn den Polizeiwächtern. Diese stellten fest, dass es sich um einen Deutschen handelte und baten Diederich, ihn zu inquirieren. Er unterzog sich der Aufgabe, trotz dem Zahnpulver, das ihn bedeckte, mit höchster Korrektheit. Die Antworten des Menschen, der bezeichneterweise Künstler war, hatten keine ausgesprochen politische Färbung, verrieten aber durch ihre abgrundtiefe Respektlosigkeit und Unmoral nur zu wohl die Tendenzen des Umsturzes, weshalb Diederich seine Verhaftung dringend empfahl. Die Wächter führten ihn ab, nicht ohne vor Diederich zu salutieren, der nur noch Zeit hatte, sich von seinem Freunde, dem Portier, abbürsten zu lassen. Denn schon war der Kaiser gemeldet. Diederichs persönlicher Dienst begann wieder. Sein Dienst führte ihn rastlos umher bis in die Nacht und endlich vor das Gebäude der deutschen Botschaft, wo seine Majestät Empfang hielt. Ein längerer Aufenthalt des allerhöchsten Herrn gab Diederich Gelegenheit, beim nächsten Wirt seine Stimmung zu erhöhen. Er erklomm vor der Tür einen Stuhl und richtete an das Volk eine Ansprache, die von nationalem Geiste getragen war und der schlappen Bande die Vorzüge eines strammen Regiments klarmachte und eines Kaisers, der kein Schattenkaiser war. Sie sahen ihn, rot überstrahlt vom Licht der offenen Becken, die vor dem Palaste des Deutschen Reiches loderten, auf seinem Stuhl den eckig behaarten Mund aufreißen, sahen ihn blitzen und wie von Eisen starren, was ihnen offenbar genügte, um ihn zu verstehen, denn sie jubelten, klatschten und ließen den Kaiser leben, so oft Diederich ihn leben ließ. Mit einem Ernst, der nicht ohne Drohung war, nahm Diederich für seinen Herrn und die furchtbare Macht seines Herrn die Huldigung des Auslandes entgegen, worauf er von dem Stuhl herabkletterte und wieder zum Wein ging. Mehrere Landsleute, kaum weniger angeregt als er, tranken ihm zu und kamen nach in heimischer Weise. Einer entfaltete eine Abendzeitung mit einem riesigen Bild des Kaisers und las den Bericht eines Zwischenfalles vor, den im Portal des Quirinals ein Deutscher hervorgerufen hatte. Nur durch die Geistesgegenwart eines Beamten im persönlichen Dienst des Kaisers war Schlimmeres verhindert worden. Und auch das Bildnis dieses Beamten war dabei. Diederich erkannte ihn wohl. Wenn die Ähnlichkeit auch nur allgemeiner Natur und der Name arg entstellt war, der Umfang des Gesichts und der Schnurrbart stimmten. So sah denn Diederich den Kaiser und sich selbst auf dem gleichen Zeitungsblatt vereinigt. Den Kaiser samt seinem Untertan der Welt zur Bewunderung dargeboten. Es war zu viel. Feuchten Auges richtete Diederich sich auf und stimmte die Wacht am Rhein an. Der Wein, der so billig war, und die Begeisterung, die immer neu genährt ward, bewirkten, dass die Kunde der Kaiser verlasse die Botschaft, Diederich nicht mehr in korrekter Haltung fand. Er tat gleichwohl alles, was er noch vermochte, um seiner Pflicht zu genügen. Er schoss im Zickzack das Kapitol hinab, stolperte und rollte über die Stufen weiter. Drunten in der Gasse holten seine Zechgenossen ihn ein. Er stand mit dem Gesicht der Mauer zugekehrt. Fackelschein und Hufschlag, der Kaiser, die anderen schwankten hinterdein, Diederich aber, kein Command half ihm mehr, glitt hin, wo er stand. Zwei städtische Wächter fanden ihn an die Mauer gelehnt, in einer Lache sitzend. Sie erkannten den Beamten im persönlichen Dienst des deutschen Kaisers und voll tiefer Besorgnisse beugten sie sich über ihn. Gleich darauf aber sahen sie einander an und brachen in ungeheure Fröhlichkeit aus. Der persönliche Beamte war Gottlob nicht tot, denn er schnarchte, und die Lache, in der er saß, war kein Blut. Am nächsten Abend bei der Galavorstellung im Theater sah der Kaiser ungewöhnlich ernst aus. Diederich bemerkte es. Er sagte zu Guste, »Jetzt weiß ich doch, wozu ich das viele Geld habe ausgegeben. Pass auf, wir erleben einen historischen Moment.« Und seine Ahnung betrog ihn nicht. Die Abendblätter verbreiteten sich im Theater und man erfuhr, der Kaiser werde noch nachts abreisen und er habe seinen Reichstag aufgelöst. Diederich, ebenso ernst wie der Kaiser, erklärte allen, die in der Nähe saßen, die Schwere des Ereignisses. Der Umsturz hatte sich nicht entblödet, die Militärvorlage abzulehnen. Die Nationalgesinnten gingen für ihren Kaiser in einen Kampf auf Leben und Tod. Er selbst werde mit dem nächsten Zuge nach Hause fahren, versicherte er, worauf man ihm sofort den Zug nannte. Wer nicht zufrieden war, war Guste. Endlich ist man mal woanders und Gott sei Dank hat man es und kann sich was leisten. Wie komme ich dazu, dass ich mich soll 2 Tage im Hotel mopsen und dann gleich wieder retour, bloß wegen... Der Blick, den sie nach der kaiserlichen Loge schleuderte, war so voll von Auflehnung, dass Diederich mit äußerster Strenge einschritt. Guste ward ihrerseits laut, ringsum zischte man, und als Diederich den Widersachern blitzend die Stirn bot, sah er sich von ihnen veranlasst, mit Guste aufzubrechen, noch bevor ihr Zug ging. »Comment hat das Back nun mal nicht?« stellte er draußen fest und schnaufte stark. »Überhaupt!« »Was ist hier los, möchte ich mal wissen?« »Schönes Wetter, na ja. Nu, sieh dir wenigstens noch das alte Zeug an, das da rumsteht, heischte er. Guste, wieder gebändigt, sagte klagend, ich genieße es ja. Und dann fuhren sie in gemessenem Abstand hinter dem Zug des Kaisers her. Guste, die in der Eile ihre Schwämme und Bürsten vergessen hatte, wollte immer aussteigen. Damit sie 36 Stunden Geduld hatte, musste Dietrich ihr unermüdlich die nationale Sache vorhalten. Trotzdem war, als sie endlich in Netzig Fuß fasste, ihre erste Sorge die Schwämme. Am Sonntag hatte man ankommen müssen. Zum Glück war wenigstens die Löwenapotheke offen. Indes Dietrich vor dem Bahnhof auf die Koffer wartete, ging Guste schon hinüber. Da sie aber nicht zurückkam, folgte er ihr. Die Tür der Apotheke stand halb offen, drei junge Burschen spähten hinein und wälzten sich. Dietrich, der über sie wegsah, erstarrte vor Staunen, denn drinnen hinter dem Ladentisch schritt, die Arme gekreuzt und mit düsterem Blick hin und her, sein alter Freund und Kommilitone Gottlieb Hornung. Guste sagte gerade, »Nun bin ich doch gespannt, ob ich bald meine Zahnbürste kriege.« Da kam Gottlieb Hornung hinter dem Ladentisch hervor, die Arme immer verschränkt und Guste in seinen düsteren Blick fassend. »Sie werden meiner Miene angesehen haben«, begann er mit Rednerstimme, »dass ich weder in der Lage noch gewillt bin, Ihnen eine Zahnbürste zu verkaufen.« »Nu«, machte Guste und wich zurück, »aber Sie haben doch das ganze Glas hier voll.« Gottlieb Hornung lächelte wie Luzifer. »Der Onkel dort oben«, er warf den Kopf zurück und zeigte mit dem Kinn nach der Decke, hinter der wohl sein Prinzipal hauste, »der kann hier feilbieten, was ihm beliebt. Ich fühle mich dadurch nicht berührt. Ich habe nicht 6 Semester studiert und einer hochfeinen Korporation angehört, damit ich mich jetzt hier hinstelle und Zahnbürsten verkaufe.« »Wozu sind Sie denn da?« fragte Guste, merklich eingeschüchtert. Da versetzte Hornung, majestätisch rollend, »Ich bin für die Rezeptur da.« Und Guste fühlte wohl, sie sei zurückgeschlagen. Sie wandte sich zum Gehen. Eins fiel ihr doch noch ein. »Mit den Schwämmen wäre es wohl dasselbe.« »Ganz dasselbe«, bestätigte Hornung. Hierauf hatte Guste offenbar gewartet, um sich ernstlich zu entrüsten. Sie streckte den Busen vor und wollte loslegen. Dietrich hatte aber noch Zeit, dazwischen zu treten. Er gab dem Freunde recht darin, dass die Würde der Neuteutonia zu wahren und ihr Banner hochzuhalten sei. Wenn jemand trotzdem einen Schwamm brauchte, konnte er ihn sich am Ende selbst nehmen und den Betrag hinlegen, was Dietrich hiermit tat. Gottlieb Hornung ging inzwischen beiseite und pfiff, als sei er allein. So dann bekundete Dietrich seine Teilnahme an dem bisherigen Ergehen des Freundes. Leider war viel Missgeschick dabei, denn da Hornung niemals Schwämme und Zahnbürsten hatte verkaufen wollen, war er schon aus 5 Apotheken entlassen worden. Dennoch war er entschlossen, weiter für seine Überzeugung einzustehen, auf die Gefahr, dass es ihn auch hier wieder seine Stellung kostete. »Da sieh dir einen echten Neuteutonen an«, sagte Dietrich zu Guste. Und sie sah ihn sich an. Dietrich hielt seinerseits nicht länger zurück mit dem, was er erlebt und erreicht hatte. Er machte auf seinen Orden aufmerksam, drehte Guste vor Hornung herum und nannte die Ziffer ihres Vermögens. Der Kaiser, dessen Feinde und Beleidiger dank Dietrich hinter Schloss und Riegel saßen, war in Rom ganz kürzlich und gleichfalls dank Dietrich einer persönlichen Gefahr entronnen. Die Zeitungen sprachen, um eine Panik an den Höfen und an der Börse zu vermeiden, nur von dem Bubenstreich eines Halbwahnsinnigen. Aber im Vertrauen gesagt, ich habe Anlass zu glauben, dass ein weit verzweigtes Komplott bestanden hat. Du wirst verstehen, Hornung, dass das nationale Interesse die größte Zurückhaltung gebietet, denn du bist sicher auch ein nationalgesinnter Mann. Hornung war es natürlich. Und so konnte Dietrich sich über die hochwichtige Aufgabe verbreiten, die ihn genötigt hatte, von seiner Hochzeitsreise plötzlich zurückzukehren. Es galt, in Netzig der nationalen Kandidaten durchzubringen. Die Schwierigkeiten durfte man sich nicht verhehlen. Netzig war eine Hochburg des Freisinns. Der Umsturz rüttelte an den Grundlagen. Hier begann Guste zu drohen, dass sie mit dem Gepäck nach Hause fahren werde. Dietrich konnte den Freund nur noch dringend einladen, ihn gleich heute Abend zu besuchen. Er habe dringend mit ihm zu reden. Wie er in den Wagen stieg, sah er einen der Schlingel, die draußen gewartet hatten, die Apotheke betreten und eine Zahnbürste verlangen. Dietrich bedachte, dass Gottlieb Hornung eben vermöge seiner aristokratischen Richtung, die ihm beim Verkauf von Schwämmen und Zahnbürsten so hinderlich war, im Kampf gegen die Demokratie ein wertvoller Bundesgenosse werden könne. Aber dies war die geringste seiner schleunigen Sorgen. Der alten Frau Häßling wurden nur schnell ein paar Tränen erlaubt, da musste sie wieder in das obere Stockwerk hinauf, wo früher nur das Dienstmädchen und die nasse Wäsche untergebracht waren und wohin Dietrich jetzt seine Mutter und Emmy beseitigt hatte. Den Ruß von der Reise noch im Bart begab er sich hintenrum zum Präsidenten von Vulko, ließ darauf, nicht weniger unauffällig, Napoleon Fischer zu sich kommen und hatte inzwischen schon Schritte getan, um ohne Verzug eine Zusammenkunft mit Kunze, Kühnchen und Zillig zu bewirken. Der Sonntagnachmittag erschwerte das Unternehmen. Der Major konnte nur mit Mühe seiner Kegelpartie entrissen werden. Den Pastor musste man an einem Familienausflug mit Gätchen und Assessor Jadasson verhindern. Und der Professor befand sich in den Händen seiner beiden Pensionäre, die ihn schon halb betrunken gemacht hatten. Schließlich gelang es, alle im Lokal des Kriegervereins zusammenzutreiben. Und Dietrich eröffnete ihnen ohne weiteren Zeitverlust, dass ein nationaler Kandidat aufgestellt werden müsse und dass nach Lage der Dinge nur einer in Frage komme, nämlich der Herr Major Kunze. »Hurra!« rief Kühnchen ohne weiteres. Aber die Miene des Majors zog sich noch gewitterhafter zusammen. »Ob man ihn denn für naiv halte,« knirschte er hervor. »Ob man glaube, er lechze nach einer Blamage. Ein nationaler Kandidat in Netzig, was dem passiert, darauf bin ich neugierig. Wenn alles so gewiss wäre wie der nationale Durchfall!« Dietrich ließ dies keineswegs gelten. »Wir haben den Kriegerverein, den wollen die Herren in Rechnung stellen. Der Kriegerverein ist eine unschätzbare Operationsbasis. Von ihr aus schlagen wir uns in gerader Linie durch, wenn ich so sagen darf, bis zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Und dort wird die Schlacht gewonnen. Hurra!« schrie Kühnchen wieder. Die beiden anderen aber wünschten doch zu wissen, was es mit dem Denkmal sei. Und Dietrich weihte sie ein in seine Erfindung, wobei er lieber darüber hinwegging, dass das Denkmal der Gegenstand eines Paktes zwischen ihm und Napoleon Fischer sei. Das freisinnige Säuglingsheim, so viel verriet er, war nicht populär. Eine Menge Wähler ließen sich zu der nationalen Sache herüberziehen, wenn man ihnen aus dem Nachlass des alten Kühlemann ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal versprach. Erstens wurden dabei mehr Handwerker beschäftigt und dann kam Betrieb in die Stadt. Die Einweihung solch eines Denkmals zog weite Kreise. Netzig hatte Aussicht, seinen schlechten Ruf als demokratischer Sumpf zu verlieren und in die Gnadensonne zu rücken. Dabei dachte Dietrich an seinen Pakt mit Vulko, über den er auch lieber hinging. Dem Manne aber, der so unendlich viel für uns alle erreicht und errungen hat, er zeigte schwungvoll auf Kunze, dem Manne wird unsere liebe alte Stadt ganz sicher auch dereinst ein Denkmal setzen. Er und Kaiser Wilhelm der Große werden einander anblicken und die Zunge zeigen, schloss der Major, der bei seinem Unglauben verharrte. Wenn Sie meinen, die Netziger warten nur auf den großen Mann, der Sie mit klingendem Spiel in das nationale Lager führt, warum spielen Sie dann nicht selbst den großen Mann? Und er bohrte sich in Dietrichs Augen. Aber Dietrich riss sie nur noch ehrlicher auf. Er legte die Hand aufs Herz. Herr Major, meine wohlbekannte kaisertreue Gesinnung hat mir schon schwerere Prüfungen auferlegt als eine Kandidatur für den Reichstag. Und die Prüfungen, das darf ich sagen, habe ich bestanden. Dabei habe ich mich nicht gescheut, als Vorkämpfer der guten Sache allen Hass der Schlechtgesinnten auf meine Person zu laden und habe es mir dadurch unmöglich gemacht, die Frucht meiner Opfer selbst einzustecken. Mich würden die Netziger nicht wählen. Meine Sache werden sie wählen. Und darum trete ich zurück. Denn sachlich sein heißt deutsch sein und lasse Ihnen, Herr Major, neidlos die Ehren und die Freuden. Allgemeine Bewegung. Kühnchens Bravo klang tränenfeucht, der Pastor nickte weihevoll und Kunze starrte sichtlich erschüttert unter den Tisch. Dietrich aber fühlte sich leicht und gut. Er hatte sein Herz sprechen lassen und es hatte Treue, Opfersinn und mannhaften Idealismus ausgedrückt. Dietrichs blond behaarte Hand streckte sich über den Tisch und die braun behaarte des Majors schlug zögernd, doch kräftig hinein. Nach dem Herzen freilich ergriff bei allen vier Männern wieder die Vernunft das Wort. Der Major erkundigte sich, ob Diederich bereit sei, ihn zu entschädigen für die ideellen und materiellen Verluste, von denen er bedroht sei, falls er gegen den Kandidaten des freisinnigen Klüngels in die Schranken trete und ihm unterliege. »Sehen Sie wohl«, und er reckte den Finger gegen Diederich, der angesichts dieser Gradlinigkeit nicht gleich Worte fand, »so ganz koscher kommt Ihnen die nationale Sache auch nicht vor. Und dass Sie mich durchaus rankriegen wollen, wie ich Sie kenne, Herr Doktor, hängt das mit irgendwelchen Fisematenten Ihrerseits zusammen, von denen ich als gerader Soldat, Gottlob, nichts verstehe.« Hierauf beeilte Diederich sich, dem geraden Soldaten einen Orden zu versprechen. Und da er sein Einverständnis mit Vulko durchblicken ließ, war der nationale Kandidat endlich rückhaltlos geworden. Inzwischen aber hatte Pastor Zillig es sich überlegt, ob seine Stellung in der Stadt es ihm erlaube, den Vorsitz des nationalen Wahlkomitees zu übernehmen. Sollte er die Zwietracht in seine Gemeinde tragen? Sein leiblicher Schwager Heuteufel war der Kandidat der Liberalen. Freilich, wenn man statt des Denkmals eine Kirche gebaut hätte, denn wahrlich, Gotteshäuser tun mehr denn je Not. Und meine liebe Kirche von St. Marien wird von der Stadt so sehr vernachlässigt, dass sie heute oder morgen mir und meinen Christen auf den Kopf fallen kann. Ohne Säumen verbürgte Diederich sich für alle gewünschten Reparaturen. Zur Bedingung machte er nur, dass der Pastor vor den Vertrauensstellungen der neuen Partei alle diejenigen Elemente fernhalte, die schon durch gewisse Äußerlichkeiten berechtigte Zweifel an der Echtheit ihrer nationalen Gesinnung erregten. Ohne in Familienverhältnisse eingreifen zu wollen, setzte Diederich hinzu und sah Käthchens Vater an, der offenbar begriffen hatte, denn er muckte nicht. Aber auch Kühnchen, der längst nicht mehr Hurra schrie, meldete sich. Die beiden anderen hatten ihn, während sie selbst sprachen, nur mit Gewalt auf seinem Sitz festgehalten. Kaum, dass sie ihn losließen, riss er stürmisch die Debatte an sich. Wo musste die nationale Gesinnung vor allem wurzeln? In der Jugend. Wie aber war das möglich, wenn der Rektor des Gymnasiums ein Freund des Herrn Buck war? Da kann ich mir den Schwinzer an den Hals reden von unseren glorreichen Taten im Jahre 70. Genug. Kühnchen wollte Rektor werden. Und Diederich bewilligte es ihm großmütig. Nachdem dermaßen die politische Haltung auf der gesunden Grundlage der Interessen festgelegt war, konnte man sich mit gutem Gewissen der Begeisterung hingeben, die, wie Pastor Zillig erklärte, von Gott kam und auch der besten Sache erst die höhere Weihe verlieh. Und so begab man sich in den Ratskeller. In aller Frühe, als die vier Herren heimgingen, klebten an den Mauern zwischen den weißen Wahlaufrufen Heuteufels und den roten des Genossen Fischer die schwarz-weiß-rot geränderten Plakate, die Herrn Major Kunze als Kandidaten der Partei des Kaisers empfahlen. Diederich pflanzte sich so fest, als es ihm möglich war, davor auf und las mit schneidiger Tenorstimme: »Vaterlandslose Gesellen des aufgelösten Reichstages haben es gewagt, unserem herrlichen Kaiser die Machtmittel zu versagen, deren er zur Größe des Reiches bedarf, wollen uns des großen Monarchen würdig erweisen und seine Feinde zerschmettern. Einziges Programm, der Kaiser, die für mich und die wider mich, Umsturz und Partei des Kaisers.« Kühnchen, Zillig und Kunze bekräftigten alles mit Geschrei. Und da einige Arbeiter, die in die Fabrik gingen, erstaunt stehen blieben, drehte Diederich sich um und erläuterte ihnen das nationale Manifest. »Leute«, rief er, »ihr wisst gar nicht, was ihr für ein Schwein habt, dass ihr Deutsche seid. Denn um unseren Kaiser beneidet uns die ganze Welt. Habe mich soeben im Ausland persönlich davon überzeugt.« Hier schlug Kühnchen mit der Faust auf dem Anschlagbrett den Tusch. Und die vier Herren schrien »Hurra«, indes die Arbeiter ihnen zusahen. »Wollt ihr, dass euer Kaiser euch Kolonien schenkt?« fragte Diederich sie. »Na also, dann schärft ihm gefälligst das Schwert. Wählt keinen vaterlandslosen Gesellen, das verbitte ich mir, sondern einzig den Kandidaten des Kaisers, Herr Major Kunze. Sonst garantiere ich euch keinen Augenblick für unsere Stellung in der Welt. Und es kann euch passieren, dass ihr mit 20 Mark weniger Lohn alle 14 Tage nach Hause geht.« Hier sahen die Arbeiter stumm einander an. Und dann setzten sie sich wieder in Bewegung. Aber auch die Herren verloren keine Zeit. Kunze selbst ging auf steifen Beinen an die Aufgabe, den Mitgliedern des Kriegervereins den Standpunkt klarzumachen. Wenn die Kerls glauben, erklärte er, sie können künftig noch den freien Gewerkschaften angehören. Den Freisinn treiben wir ihnen auch aus. Von heute ab greift eine schärfere Tonart Platz. Pastor Zillig verhieß eine verwandte Tätigkeit in den christlichen Vereinen, indes Kühnchen zum Voraus von der frischen Begeisterung seiner Primaner schwärmte, die auf Fahrrädern die Stadt durcheilen und Wähler herbeischleppen sollten. Das rastloseste Pflichtgefühl aber beseelte doch Dietrich. Er verschmähte jede Ruhe. Seiner Gattin, die im Bett lag und ihn mit Vorwürfen empfing, erwiderte er blitzend: »Mein Kaiser hat ans Schwert geschlagen. Und wenn mein Kaiser ans Schwert schlägt, da gibt es keine ehelichen Pflichten mehr, verstanden?« Worauf Guste sich schroff herumwarf und das mit ihren hinteren Reizen ausgefüllte Federbett wie einen Turm zwischen sich und den Ungefälligen stellte. Dietrich unterdrückte das Bedauern, das ihn beschleichen wollte, und schrieb ungesäumt einen Warnruf gegen das freisinnige Säuglingsheim. Die Netziger Zeitung brachte ihn auch, obwohl sie vor 2 Tagen aus der Feder des Herrn Dr. Heuteufel eine überaus warme Empfehlung des Säuglingsheims gebracht hatte. Denn, wie der Redakteur Notgroschen hinzusetzte, das Organ des gebildeten Bürgertums war es seinen Abonnenten schuldig, an jede neu auftauchende Idee vor allem den Prüfstein seines Kulturgewissens zu legen. Und dies tat Dietrich in geradezu vernichtender Weise. Für wen war so ein Säuglingsheim naturgemäß in erster Linie bestimmt? Für die unehelichen Kinder. Was begünstigte es also? Das Laster. Hatten wir das nötig? Nicht die Spur. Denn wir sind Gott sei Dank nicht in der traurigen Lage der Franzosen, die durch die Folgen ihrer demokratischen Zuchtlosigkeit schon so gut wie auf den Aussterbeetat gesetzt sind. Die mögen uneheliche Geburten preiskrönen, weil sie sonst keine Soldaten mehr haben. Wir aber sind nicht angefault. Wir erfreuen uns eines unerschöpflichen Nachwuchses. Wir sind das Salz der Erde. Und Dietrich rechnete den Abonnenten der Netziger Zeitung vor, bis wann sie und ihresgleichen 100 Millionen betragen würden und wie lange es höchstens noch dauern könne, bis die Erde deutsch sei.